voller Skizze, hätte sie schon fast zerrissen. Viele kurze Geschichte, über alles, was ich will. Über alles, was ich will. In mir rumbaut Wanderstelle, auch in meiner letzten Zelle. Sie erzählt von einem Märchen und von unheilvollen Scherben. Es ist eine Lehre, die mir ganz stark zusetzt. Es ist die seine Lehre, die mich beinahe zersetzt. Sie ist stark wie nichts anderes und sie könnte mich zerfetzen. Ich liege bald in meinem Bett und komme nicht zur Ruhe. Wo bist du? Allein für mich, meine Traumwelt.